Oskar der Strauß. Captain Tollpatsch hatte auf der Flunder einen besonderen Gast mit in die Abenteuerbucht gebracht. Darf ich vorstellen? Ein fabelhafter, gefiederter Freund aus fernen Ländern. Oh, ist das aufregend! Er öffnete den Käfig, der an Deck stand, und ein Kuscheltier in Form eines Vogelstrauß kam zum Vorschein. Herr und Frau Segelohr strahlten übers ganze Gesicht, als dahinter ein echter Strauß erschien. Oh, Oskar! Oh, Oskar, wir freuen uns ja so, dich in die Familie Segelohr aufnehmen zu können. Begeistert fiel Frau Segelohr dem Tier um den Hals. Auch Bürgermeisterin Gutherz lief nun auf Oskar zu. Herzlich willkommen in der Abenteuerbucht, lieber Oskar. Der machte einen Schritt an Land und noch einen und blieb genau neben Marshall stehen. Hey, was für ein großer Vogel du bist. Du bist ein Vogel. Er könnte doch wegfliegen. Dieser Flattermax ist kein Flieger, aber dafür kann er rennen wie eine Rennmaus. Ich kann es wirklich kaum erwarten, ihm den Rest der Familie vorzustellen, wie Ponys. Neugierig lief Oskar auf das Auto mit dem Hänger zu und kletterte hinein. Tschüss, Oskar. Mach's gut. Nein, so ein süßer, gefiederter Fratz. Meine kleine Henrietta ist vernarrt in Strauße. Dann habe ich ein Geschenk für Sie. Dieses knuddelige Kuscheltier hat Oskar Gesellschaft geleistet. Wollen Sie es haben? Furchtbar gern, Captain. Obwohl das Kuscheltier fast so groß war wie Sie und von Oskar im Anhänger nicht aus den Augen gelassen wurde. Also dann, ich muss los. Auf Wiedersehen. Bis bald mal wieder. Bis bald. Auch für Familie Segelohr wurde es Zeit. Wir müssen auch los. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Captain Tollpatsch. Wiedersehen, Oskar. Ich werde diesen Vogel vermissen. Als der Captain zurück an Deck kam, räumten Rocky und Marshall bereits auf. Unser gefiederter Freund hat etwas verloren. Ein paar Federn. Werden die ihm nicht fehlen? Nein, er wechselt das Federkleid genauso wie ihr euer Fell. Vielleicht kann ich aus den Federn irgendwas Schönes basteln. Zum Beispiel einen Fächer. Sie haben's gut. Rocky fächert ihnen Luft zu. Herr und Frau Segelohr waren auf dem Weg Richtung Stadt. Genauso wie Bürgermeisterin Gutherz, die aber noch einmal kurz anhielt, weil ihr Handy klingelte. Doch als Oskar auf dem Rücksitz ihres Wagens sein Kuscheltier entdeckte, sprang er kurzerhand aus dem Anhänger. Was Familie Segelohr aber nicht bemerkte. Bis zu einer Kreuzung, an der sie plötzlich überholt wurden. Oh, sieh mal, da hat jemand genauso einen Anhänger wie wir. Nein, das ist unser Anhänger. Oh ja. Nein, da ist doch Oskar drin. Na los, kehr um und rette unser Baby. Keine Angst, Oskar, wir kommen. Bürgermeisterin Gutherz war mittlerweile weitergefahren. Oh, war das ein Schlagloch? Oh, ihr seid schon richtig dicke Freunde, ihr zwei. Sie meinte damit Henrietta und das Kuscheltier auf der Rückbank. Dass auf dem Wagendach ein Vogelstrauß gelandet war, ahnte sie nicht. Die Fellfreunde hatten sich an diesem Nachmittag ein ganz besonderes Spiel ausgedacht. Was macht ihr da, Freunde? Wir spielen Raumschiff. Ich bin ein Weltraumroboter. Und ich bin ein außerirdisches Wesen vom Straußenplanet. Und ich bin Raketenrider, bereit für den Einsatz. Übermütig tobten sie über die Wiese. Auch Bauer Alfred hatte sehr gute Laune. Er war in seinem Auto unterwegs, als er vor sich plötzlich einen Anhänger entdeckte, der von einem Auto verfolgt wurde. Was ist das? Anhänger gehören nach hinten, nicht nach vorne. Ist heute umgekehrt Tag? Nein, unser Baby ist in dem Anhänger. Es hat bestimmt schreckliche Angst. Wir sind schon unterwegs, Oskar. Sie haben ein Baby bekommen? Wir haben einen Strauß bekommen. Oh. Hä? Was? Jetzt erreichten sie den Bauernhof und Bauer Alfred bremste. Ganz anders der Anhänger, der einen kleinen Hügel hinauf und sofort wieder hinunterraste. Familie Segelohr konnte gerade noch ausweichen. Los, schnell, wir müssen hinterher. Schon ging die wilde Fahrt weiter. An Bauer Alfred vorbei. Bitte rufen Sie die Paw Patrol. Vor der Einsatzzentrale war das Weltraumabenteuer in vollem Gange. Kannst du irgendwas sehen, Weltraummarschall? Achtung, Mr. Meteore voraus. Wow. Festhalten! Die Fellfreunde schoben gerade ihr selbst gebasteltes Raumschiff an, als Ryders Pawpad sich meldete. Ihr fliegt erstmal ohne mich weiter, Fellfreunde. Ich werde nachkommen. Hi, Bauer Alfred. Ehepaar Segelohr verfolgt einen außer Kontrolle geratenen Anhänger und da ist ein Baby drin, oder? Oder ein Strauß. Oder vielleicht auch ein Straußenbaby. Ich hab das nicht richtig verstanden. Das ist Oscars Anhänger. Wir machen uns sofort auf den Weg. Kein Anhänger zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde stürmten sofort los. Auch Marshall, der allerdings das Pappraumschiff auf dem Kopf hatte. Weltraummarschall an Bord! Schnell schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge, während der Fahrstuhl sie hinauf in die oberste Etage brachte. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, ihr wart schnell, Fellfreunde. Oscars Anhänger hat sich selbstständig gemacht und Ehepaar Segelohr braucht Hilfe beim Einfangen. Wir müssen den Anhänger aufhalten und Oscar retten. Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Du baust mit deinem Bagger eine Straßensperre. Damit können wir den Anhänger stoppen. Rubble ist der Retter! Und Chess, du musst den Anhänger mit deiner Seilwinde zurück zum Lastwagen der Segelohrs ziehen. Das ist ein Fall für Chess. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rubble und Chess sprangen auf die große Rutsche und sausten auf ihr hinunter zu ihren Fahrzeugen, während Ryder sich an der Stange hinabließ. Dann machten sich alle startbereit und im Nu waren sie unterwegs. Es dauerte nicht lange, bis sie Herrn und Frau Segelohr eingeholt hatten. Bitte rettet mein Baby! Keine Sorge, Frau Segelohr, die Paw Patrol hat alles unter Kontrolle. Da vorne ist er! Der Anhänger fuhr geradewegs auf einen dicken Baumstamm zu. Rubble, fahr schnell vor und schieb den Baumstamm da vorn mitten auf die Straße. Wird gemacht, Ryder. Komm mit, Chess. Oscar, halte durch! Hilfe kommt! Unterdessen erreichte Bürgermeisterin Gutherz das Rathaus und staunte nicht schlecht, als sie den Vogelstrauß auf ihrem Autodach entdeckte. Herr Jemine, Oscar, wie kommst du denn hierher? Schnell griff sie nach ihrem Handy. Einige Kilometer weiter schob Rubble den Baumstamm mit seinem Bagger mitten auf die Straße. Er war gerade damit fertig. Na, wenn das keine gute Straßensperre ist. Als der Anhänger auch schon dagegen fuhr und zum Stehen kam. Gut gemacht, Rubble. Oh, mach schnell auf. Da ist niemand drin. Unser Baby ist verschwunden. Was? Von wegen. Frau Bürgermeisterin, wir helfen Ihnen so bald wie möglich, aber wir müssen erst mal Oscar finden. Ich glaube, da kann ich euch helfen. Der Vogelstrauß erschien auf dem Bildschirm. Ja, das können Sie. Wir machen uns sofort auf den Weg. Aber wie ist Oscar denn dorthin gekommen? Armes Baby, der weite Weg bis in die Stadt, der hat bestimmt großen Durst. Ja, das stimmt, Frau Segelohr. Marshall, wir treffen uns vor dem Rathaus. Wir müssen uns um einen Strauß kümmern, der riesen Durst hat. Ich bin bereit. Rettungshund. Marshall, der in der Einsatzzentrale gewartet hatte, wusste genau, was er zu tun hatte. Chase, jetzt musst du nur noch den Anhänger und den Lastwagen verbinden. Alles klar, wird gemacht. Wuff, Seilwinde. Geschickt befestigte Chase das Seil an dem Anhänger. Wuff, Seilwinde, einziehen. Wenig später konnte Ryder den Anhänger auch schon am Auto von Familie Segelohr einhaken. Und jetzt holen wir Oscar. Der ließ die Rückbank mit Henrietta und dem Kuscheltier nicht aus den Augen. Weißt du, Henrietta, ich glaube, du hast einen neuen großen Freund. Als die Paw Patrol auch schon angerast kam. Da bist du ja, Oscar. Hast du Durst? Ryder stellte einen großen Napf auf den Boden und Marshall machte sich bereit. Wasserdüsen! Durstig kam Oscar angelaufen. Was? Marshall zog den Kopf ein, der Wasserstrahl verrutschte. Und schon fand sich der kleine Feuerwehrhund erst hoch oben in der Luft und dann auf Oscars Rücken wieder, der sofort losrannte. Bitte, Oscar, stopp! Wir brauchen etwas, um ihn zu beruhigen. Er war nicht so aufgeregt, als er auf dem Autodach gesessen und Henrietta gesehen hat. Oder vielleicht wollte er einfach nur zu seinem Kuscheltier. Ehrlich? Du glaubst, er vermisst seinen Kumpel? Das wissen wir gleich. Schnell holte Ryder das Kuscheltier aus dem Auto und wedelte damit herum. Es hat funktioniert. Er ist stehen geblieben. Hallo, Oscar. Hier ist dein alter Freund. Den Henrietta aber nicht hergeben wollte. Entrüstet pickte sie auf die Hupe. Jetzt rennt er wieder los. Fangen wir den Vogel. Aber wie? Der rannte nämlich mit Marshall auf dem Rücken aus der Stadt hinaus. Und allmählich wurde es dunkel. Megafon! Oscar, stehen bleiben! Oscar blieb aber nicht stehen. Und dieses Mal half auch das Kuscheltier nicht. Wenn ihn sein Stofftier nicht interessiert, können wir ihn nicht zur Familie Segelohr locken. Wir müssen uns was einfallen lassen, womit wir ihn nicht erschrecken. Wie wäre es mit einem Außerirdischen vom Straußplaneten? Ja, tolle Idee, Rubble. Hallo, Ryder. Rocky, wir brauchen ein Straußkostüm. Und Sky, wir brauchen deinen Hubschrauber. Wir haben nämlich Folgendes vor. Sofort machten sich alle an die Arbeit und kurze Zeit später waren auch Rocky und Sky da. Schnell schlüpfte Rubble in das Straußenkostüm und band sich den Rettungsgurt um den Bauch, der unter Skys Hubschrauber hing. Rubble, bist du bereit? Und wie? Schon wurde Rubble hochgezogen und Sky brachte ihn direkt an Oscars Seite. Hallo Oscar, kommst du mit? Tatsächlich, der Vogelstrauß folgte ihm. So lockten sie Oscar genau dorthin, wo sie ihn haben wollten. Wir sind gleich da, Rubble! Nach Hause zu Familie Segelohr, wo Marshall endlich abspringen konnte. Alles in Ordnung, Marshall? Ja, es geht mir gut. Das war so ein schaukeliger Ritt. Ich glaube, meine Punkte sind verrutscht. Oh, seht nur, die Ponys begrüßen Oscar in unserer Familie. Oh. Oscar sah sehr zufrieden aus. Besonders, als Ryder ihm nun auch noch das Kuscheltier neben das Gehege legte. Unser Baby ist endlich bei uns zu Hause. Danke, Paw Patrol. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein... Error? Leicht.